Märchen winkt es hervor mit weißer Hand. Da singt es und erklingt es von einem Zauberland, wo bunte Blumen blühen im goldenen Abendlicht und lieblich duftend glühen mit bräutlichem Gesicht. Und grüne Bäume singen nur alte Melodien, die Lüfte heimlich klingen und Vögel schmetten drein. Nebelbilder steigen wohl aus der Nähe hervor und tanzen Luftchen reigen in wunderlichem Chor. Und blaue Funken brennen an jedem Blatt und Reis und rote Lichter rennen im irren, wirren Kreis. Und laute Quellen brechen aus wildem Marmorstein und seltsam in den Bächen strahlt fort der Widerschein. Mm-hmm.